7 Jahre lang arbeitete Erich Kock, 1925 in Münster geboren, so eng mit Heinrich Böll zusammen, dass ihm schon die Bezeichnung persönlicher Sekretär zuteil wurde. Was aber nicht stimmt, denn Kocks Tätigkeit bei Böll ging weit darüber hinaus. So machten die beiden zusammen 1969 einen Film über Dostojewski und sein Petersburg, der allerdings nur einmal im Fernsehen gezeigt wurde, nachdem die sowjetische Regierung interveniert hatte. Zu sehen ist der Film hin und wieder im Kino. Erich Kock, der am 14. Januar 2016 90-jährig gestorben ist, hat über 100 Fernsehfilme gemacht zu Themen, die seinem Studium der Theologie und Philosophie entsprachen. Kunstgeschichtliche, zeitgeschichtliche und insbesondere auch theologische Fragestellungen. Hinzu kommen seine zahlreichen Sachbücher, Essays und Erzählungen. Ein reiches literarisches Werk, das ihm 1977 den katholischen Journalistenpreis eingebracht hatte. Also ich bin im Kreuzviertel der Stadt Münster aufgewachsen, bin geboren am 19. September 1925. Der Vater war Postsekretär geworden, hatte sich hochgedient und war in Münster tätig als Postbeamter. Meine Mutter war Putzmacherin. Putzmacherin, das war damals Damen, die mussten Schmuck von Hüten machen. Später war sie Empfangsdame in einem münsterischen Kaufhaus. In Münster gab es nicht so viel jüdische Konfektionshäuser, wie es ja zum Beispiel in Berlin gab, nicht? Und die Synagoge brannte und ich war 13. Ich weiß, dass ich in der Schule war beim Unterricht. Und Professor Rohfleisch gab Deutsch und ich erinnere mich noch sehr wohl, dass er zwei Sätze sagte: Schauen Sie mal in die Stadt, sehen Sie sich mal die Läden an. Das war ungefähr der Inhalt. Wir wussten natürlich, was passiert war. Wir gingen ja an den Läden vorbei und sahen, was da passiert war. Diese Bedrohung habe ich sehr wohl empfunden. Ich war ja nie Hitlerjunge. Das war so mein Klassenlehrer. Dem habe ich immer gelogen und der hat das hingenommen. Die Lage am Gymnasium Paulinum war so, vielleicht waren etwa 3 bis 4 Lehrer trugen das normale Parteizeichen am Revers, so nannte man das damals. Ja, aber der Rest war absolut humanistisch oder vor allen Dingen auch katholisch. Ich kriegte natürlich mit, wie man versucht hat, mich dazu zu gewinnen. Und ich bin auch einmal vernommen worden. Aber meine Mutter, als sie schon Witwe war, da hat sie natürlich alles getan, um mich nicht nur davon fernzuhalten, sondern davor zu schützen. Es ging so weit, dass vor der Wohnung meiner Mutter eine Gruppe von Jungvolk, hieß das damals, unter dem Fähnleinführer vor unserer Haustür war. Und die wollten unbedingt mich da herausholen. Meine Mutter hat die Türen abgeschlossen. Ja, ich bin dann 43 erstmal zum RAD, zum Reichsarbeitsdienst. Da habe ich in Mahl zugebracht, in Westfalen. Das war eine einzige Schikane, auch von den Kameraden. Ich bin nie in meinem Leben so gedemütigt und schikaniert worden wie da. Kam ich dann 1943 nach Augsburg, wurde Funker, und zwar bei der Nachrichtentruppe. Und da bin ich lange gewesen in der Ausbildung. Dann kam ich quer durch Deutschland. Mein ganzes Leben habe ich eigentlich in Zügen verbracht. Es war immer dasselbe, wir wurden hin und her geschoben. Rekrut wurde ich in Chaumont in Belgien. Dann kam ich nach Erkelin und da schob ich Wache. Da war ein Marquis, also der französische Widerstand. Ich habe dann Nächte durchgehalten, da war ich dem Tod sehr nahe. Und dann kam ich durch viele Umwege wieder nach Ungarn, und zwar 1944. Da brachen die Russen durch, von den Karpaten her kommt. Und ich war in einem Straßendorf und da kamen die Panzer und schossen. Ich saß auf dem Benzinkanister eines Opel Blitz, das war ein Kastenwagen, und die schossen auf uns, aber zu hoch. Aber die Vorstellung werde ich nie los, dass ich in die Luft geflogen wäre. Denn wir mussten unser Benzin mitführen. Es ging ja gar nicht auf der Flucht. Wir konnten nirgendwo mehr tanken. Und dann ging das weiter. Ich wurde dann in Ungarn plötzlich abberufen. Ich weiß nicht mehr warum. Ich wurde zum Gebirgsjäger ernannt. Ich wusste gar nicht warum. Ich konnte nie Skifahren. Aber ich landete dann auf diese Weise weit weg. Und Budapest wurde eingeschlossen. Ich kam raus. Die Leute, die drin geblieben sind, sind alle in russische Gefangenschaft gekommen. Und die sind nie wiedergekommen. Ja, dann ging es weiter. Dann wurde ich Kriegsgefangener. Zunächst natürlich bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben uns an die Franzosen übergeben. Die Situation in Frankreich war heikel. Die Leute hatten kaum was zu essen. Aber sie nahmen sich immer von neue Kriegsgefangene dazu. Und da war ich in einem Arbeitslager SORE, S-O-R-E, an der Atlantikküste, zwischen Biarritz und Bordeaux. Und da habe ich zum Beispiel 54 Menschen begraben, mit anderen, von einer Stammbesatzung von 400 Mann, also mehr als 10%. Ich habe die Leichenwachen allein gemacht in der Nacht. Ich habe Hungerödeme erlebt, das können Sie sich kaum vorstellen. Und Schikanen eines Lagerkommandanten, der aus der Fremdenlegion war. Das war ganz übel. Aber dann habe ich ja später mein Abitur gemacht in der Gefangenschaft. Die Franzosen haben da, ich nenne den Namen Raymond Asquith, der Bischof von Chartres, oder Chanoine Rodin, der Domherr von Paris, die waren selber auf dem Weg ins KZ geflohen zum Teil, sind aus dem Güterwagen ausgebrochen. Die hatten also allen Grund, mit uns barsch umzugehen. Ich habe da eine Freundschaft erlebt, die war genau das Gegenteil von dem, was ich vorher erlebt hatte. Ich meine jetzt die Menschen, die in diesem Lager waren, als Anwärter der Theologie, nicht? Und da kam der damalige Roncalli, der Nunzius, der spätere Papst Johannes der 23. hin. Da kamen Leute wie Kardinal Suard hin aus Paris. Das klingt so privilegiert, unsere Kost war ziemlich dürftig und wir haben auch da gehungert. Ich war Kriegsgefangener, das war der Status eines Kriegsgefangenen. Aber da konnte man auch studieren, da sind zwei zu Priestern geweiht worden, von Nunzius Roncalli, dem damaligen Nunzius, spätere Papst Johannes. Und 1947 wurde das Lager aufgelöst und dann kamen wir 1947 im August an der Steinfurter Straße in Münster heraus. Ich hatte ein Zahngeschwür und hatte entsetzliche Schmerzen. In dem Moment stand meine Mutter da, empfing mich und die Zahnschmerzen waren wirklich weg, ob sie es glauben oder nicht. Sie waren weg und meine Mutter empfing mich weinend, der Vater war ja längst tot. Und ich sage Ihnen ganz klar, den Gebeten meiner Mutter verdanke ich mein Leben. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich durch diesen wahnsinnigen Krieg nicht gegangen. Was ich über Hitler denke, das möchte ich Ihnen doch noch wenigstens sagen dürfen. Ich lese aus einem Buch vor, das heißt Die Jahre wie die Wolken gehen, Kindheit und Jugend in Münster 1930 bis 1943. Dieses Land wird von einem Mann regiert, der eine leibhaftige Verkörperung des Macht- und Todestriebs ist. Ein Mensch, der sich im Hassen, Siegen und über alle Triumphieren von niemandem übertreffen lassen will. Ein kaltes Wollen beherrscht seine Handlungen, sein Inneres ist leer und er ist zu keinerlei Freundschaft fähig. Eine ungeheure Willensanstrengung richtet sich zuletzt nur noch darauf, die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis zu nehmen. Der Hasardeur und Spieler Hitler, der immer höhere und blutigere Einsätze wagt, betrachtet sein eigenes Volk als letztes Pfand und es soll den Abgrund, in den er stürzt, mit ihm teilen. Dieses Wiederbeginn mit einer Stadt kann man sich kaum mehr vorstellen. Münster war zu 90% zerstört durch Bomben, wie Köln. Langsam fing die Stadt wieder an, überhaupt zu leben. Und ich kam in diese Situation rein. Die Dächer wurden erneuert, Bauten wurden restauriert, der Dom kam wieder zu sich. Es ist unglaublich. Man genoss zum ersten Mal die Freiheit der Rede und Meinungsfreiheit. Man genoss wirklich auch die Rechtsfreiheit. Und ein ganz wichtiger Punkt, es wurde still. Man konnte endlich mal wieder nicht nur in der Nacht schlafen, sondern auch denken, nachdenken, befreit von all den, ich sage mal, Scheißkrieg, nicht? Das war vorbei. Ich bin dann natürlich auf die Uni gegangen, habe mein Studium der Germanistik, Philosophie und Theologie gemacht. Ich studierte ja damals auf Theologie, ich sollte Priester werden, daraus wurde nichts. Und dann kam es so weit, dass ich in die Publizistik einstieg. Das war mein erstes Berufsjahr. Ich schrieb dann Beiträge für den Rheinischen Merkur, die Saarbrücker Zeitung, für die Deutsche Tagespost, für Westfälische Nachrichten und so weiter. 1961, da war gerade der Tod meiner ersten Frau passiert unter tragischen Umständen. Ich war allein mit zwei Kindern, die waren etwa 2 bis 4 Jahre alt. Und eines Tages, da passiert es, dass Böll mich empfing und sagte, was hielten Sie davon, wenn Sie künftig mit mir arbeiten? Ich kann das honorieren. Das war auch natürlich der typische Böll, nicht? Ich machte einen Teil des Briefwechsels. Ich musste in Geldangelegenheiten was regeln. Wenn er in Ferien war in Irland, musste er einer hier weitermachen. Da musste er sehen, wie es mit der Post ist. Es waren ja Berge von Post. Schüler wollten wissen, wenn der Lehrer zum Beispiel Erzählungen von ihm durchgenommen hat in der Klasse, es war ja Schullektüre, wie sie das nun zu deuten hätte. Da muss ich ja zum Teil dann auch Antworten geben. Ich habe solche Arbeiten auch gemacht. Heinrich Böll hat mich 1963 im Juni für 2 bis 3 Wochen nach Irland eingeladen, wo er ein kleines Haus besaß, in dem er auch immer geschrieben hat. Es gibt ein irisches Tagebuch, das ist an Ort und Stelle entstanden. Und da habe ich mit ihm sehr schöne Tage verbracht. Er badete nie am Strand, sondern es war immer so, dass wir zwar lange Spaziergänge machten, während Böll das Wasser mied, eigentlich das Wasser mied, und am Strand verblieb. Er wich von seinen morgendlichen Arbeitsrhythmus übrigens überhaupt nicht ab. Es war so bei ihm. Und manchmal schrieb jeder von uns im eigenen Wohnraum bis zum frühen Nachmittag. Und manchmal hörte ich die Musik seines Plattenspielers aus dem Arbeitszimmer dringen. Und es handelte sich, wie ich später herausstellte, um Lieder von Schubert und Schumann. Böll liebte sie und spielte sie sich immer wieder vor. Wir sind dann auch zum Beispiel in einem Hotel gemeinsam in einem Zimmer gewesen. Er hat natürlich 2 getrennte Betten und ich weiß nur noch, dass er mir nachts, nachdem er lange in der Bar gewesen war, auch aus schriftstellerischen Gründen, wie man sagen muss, das Bier ans Bett brachte und das war ganz rührend. Ich bin nicht mit ihm in Kneipen gewesen. Wir waren überall natürlich in Cafés und so weiter. Und er war ein hervorragender Automatenkenner. Wenn er spielte, kam immer viel, viel Geld raus. Wenn ich das versuchte, klappte das nie. Ja, die Iren sind natürlich alles Mögliche. Jeder Polizist kann dichten sozusagen. Und alle sind im Grunde genommen irgendwie auch verwunschte Existenzen. Aber sie sind auch Kaufleute und sie sind auch ganz fit. Und ich habe immer wieder das Wort gehört, Ireland need fresh blood. Also Irland braucht frisches Blut. Das haben die Frauen gesagt. Aber es gab so gewitzte Kerle darunter, die wussten genau, wie sie an Geld kamen. Aber Armut war das allgemeine Thema 1963. Wir haben das Ende des Papstes Johannes 23. da erlebt, nicht? Das war 1963, ich glaube, es war am 3. Juni oder wann. Und da haben wir die Tankstellen besucht und da waren alle Leute am Weinen, nicht? Das war ein Mann nach dem Herzen der Iren, nicht? Und die Iren trinken ja alleine auch sehr gerne in Kneipen, haben dann einen Vorhang um sich herum und trinken alleine, nicht? Weil es ist ja damals auch vielleicht eine Art Essen gewesen. Die waren so arm, dass sie sich das Essen nicht leisten konnten. Trinken, das war so ein Ersatz, nicht? Ja. Wir haben das alle Menschen kennengelernt, die zu seinem Lebensumkreis gehörten, nicht? Ja, es gibt zum Beispiel einen Großhändler auf Duggott, auf Eckel, Duggott. Duggott ist der Ort. Da konnte man alles kriegen, vom Flugzeug, Kleinflugzeug bis zum Gebetsandenken. Da gab es alles. Und wenn sie ein Schloss brauchten oder ein Buch brauchten. Und er war ein frommer Katholik und seine Töchter gingen natürlich ins Kloster oder waren auf dem Weg dahin. Ich habe für ihn recherchiert, zum Beispiel für Ansichten eines Clowns in Bonn im Priesterseminar. Oder am Bahnhof von Osnabrück oder so. Es geht ja um Gerüche, es geht um Atmosphäre, um Impressionen. Ende einer Dienstfahrt. Meine jetzige Frau und ich haben da auch gesucht, von Bundeswehrangehörigen herauszukriegen, wie das ist, wenn man einen Mannschaftswagen aufdockt und wie viel Benzin der verbraucht oder so. Ja. Also ich habe recherchiert. Wir haben gemeinsame Bücher gemacht, zum Beispiel Unfertig ist der Mensch, eine Anthologie von Rosa Luxemburg bis Johannes den 23. Da war alles beieinander. Das war, sagen wir, ich habe den bibliografischen Teil dieses Buches gemacht. Das war für die Arbeit der Höschwerke. Das war ein Stahlwerk in Dortmund. Die kriegten eine Jahresgabe immer und da haben wir dann gesagt, gut, wir machen diesmal ein Böll und ich, wir machen das zusammen. Er hat das Vorwort geschrieben und wir haben das auch alles zusammengetragen. Ich habe alle Kunstbeiträge, Bebilderung gemacht. Ich habe auch alle biografischen und bibliografischen Angaben gemacht, die notwendig waren. Das hatte verschiedene Themen. Manche wie Europa, andere haben mitgearbeitet. Kästner hat mitgearbeitet. Und das Geld haben wir uns auch geteilt. Und das ging dann alles so. Genauso bei Dostojewski. Ich war ja mit unter Vertrag. Dostojewski und Petersburg. Das war 1968. Das war ein einstündiger Schwarz-Weiß-Film. Der damalige Zar hat eine Scheinhinrichtung durchführen lassen. Und Dostojewski hatte gemerkt, im nächsten Moment stirbst du vor den Gewehren. Aber es war nicht, er wurde begnadigt im letzten Moment. Das war eine unsägliche Geschichte. Und da musste man wissen, was kann man aus dem Werk verwenden in dem Film. Und so kam ich dazu, diese Drehvorlage zu machen. Und da war ich dann immer bei den Aufnahmen dabei. Mit Kopelev traf ich in der Wohnung zusammen, nicht? Und er war sozusagen umgeben von denen, die mit ihm durchhalten mussten. Nicht? Dazu gehört natürlich auch Solzhenitsyn, dazu gehören andere noch. Also ich bin zum Beispiel verhältnismäßig spät nach den Dreharbeiten mit einem Sammeltaxi, das war ein dicht besetztes Sammeltaxi, vom Hotel Ukraina in die Ulitsa Krasnomerskaja gefahren, in Moskau. Da waren wir, haben auch in Moskau gedreht, nicht nur in Petersburg. Und da waren im Wagen, im Mitfahrende, waren etwa 5 bis 6 Personen. Ich kannte keinen. Man darf immer annehmen, dass ein Spitzel dabei war. Das war einfach Usus, das musste man wissen. Und fast genau vor dem Mietshaus habe ich den Wagen verlassen. Und Böll hatte meinen Besuch natürlich angekündigt. Und da habe ich Kopelev erlebt, Raissa und Lev Kopelev. Die haben mich mit großer Herzlichkeit, muss ich sagen, empfangen. Und sie waren mit dem Detail des geplanten Dostojewskis durchaus vertraut. Die waren auch schon mal von Böll vorher besucht worden in den Jahren 1965 und 66. Mir fielen also diese zahlreichen Fotos an den Wänden auf. Und da befanden sich auch solche aus Kopelevs Zeit als russischer Major und Dolmetscher. Er ist ja damals vom Dienst suspendiert worden und ins Straflager nach Sibirien gekommen, weil er sich gegen die Befehle eines von einer russischen Schriftsteller veranlassten Praktiken des Heerführers der 7. russischen Armee gewendet hatte. Nicht? Also Ilja Ehrenburg ist ihn vielleicht ein Begriff, ein ziemlich mieser Vogel, muss ich sagen. Also was der da angerichtet hat mit seinem Befehl gegenüber der 7. Armee, russischen Armee, bei der Besetzung Berlins, das spottet jeder Beschreibung. Der hat sie aufgefordert, alle deutschen Frauen zu vergewaltigen. Der hat später mal meines Wissens einen Brief an Böll gerichtet. Wenn ich mich nicht ganz und gar irre, hat Böll diesen Brief ungelesen zurückgeschickt. Also da gab es schon Unterschiede, nicht? Und wenn Böll Russland besucht, das hat er mehrfach gemacht, dann hatte er natürlich jemanden, den er schützen musste vor den offiziösen, muss man sagen, Russland, auch unter den Literaturleuten. Bogatyrjew, unser Dolmetscher, den hatte Heinrich bestimmt, der übersetzte Rilke. Das war ein toller Kenner der deutschen Sprache, nicht? Die hat in dem Film gesungen und es gibt einen Teil des Films, wie die Straßenbahn fährt über die große Neverbrücke auf die andere Seite, wo die Festung ist. Also gegenüber vom großen Winterpalais, gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses. Nicht? Da hat der Kostja gesungen. Er war ja im Grunde genommen ein Mensch, der unbedingt in den Westen wollte. Aber er war nicht so prominent, dass er einfach so hätte wie andere gehen können. Nicht? Die Augen auf dem Flugplatz, als das Flugzeug vor dem Start war, die werde ich nicht vergessen. Nie. Dann haben die russische Geheimpolizei vor seiner Wohnung ermordet. Ja, ich glaube, dass ich beim Rückflug von Leningrad vom Flughafen, das ging unter sehr schwierigen Umständen vor sich, weil die Koffer wurden mehrfach alle wieder aus dem Flugzeug herausgeholt und wieder auf die Piste gestellt, um erneut durchsucht zu werden. Das war der Abschied für mich. Ich wusste das nicht, aber ich habe dann mitgebracht, etwa meines Wissens, sowohl eine Ikone, die mir ein Professor, der Philosoph war und heute lange an der Sorbonne in Paris dann gelehrt hat, nach seiner Emigration, wurde mir die Ikone ausgehändigt, die habe ich mitgebracht für die Börse. Und ich habe auch meines Wissens verschiedene Texte, von denen ich annehmen kann, dass sie auch von Solzhenitsyn stammten, und auch poetische Texte auch geschmuggelt. Das war gefährlich, zum Beispiel sehr gefährlich, aber ich habe es gemacht. Ich habe mich natürlich stark mit dem Widerstand beschäftigt. Zum Beispiel mit Bernhard Lichtenberg, mit Nikolaus Groß, mit Bernhard Letterhaus. Und ich war für einen Film über die Widerstandskämpfer in meinem Reichskammergericht in Berlin. Das war damals die Luftsicherheitszentrale der Alliierten. Und da standen noch die alten Möbel von den Freisler-Prozessen. Ich habe also während des Interviews aus dem Sitz von Freisler gesessen, weil die Möbel waren alle noch da. Und habe auf dem Sitz des Angeklagten gesessen, in dem Fall Letterhaus. Also es war schon hart und nah immer an der Realität. Ja. Ich habe natürlich auch in Plötzensee, in dem Raum, in dem unter anderem auch 534 Katholiken aus der ganzen Welt erhängt oder geköpft worden oder erdrosselt worden sind, gedreht. Was das bedeutet, könnte ich Ihnen kaum sagen. Plötzensee ist schrecklich und Plötzensee ist zugleich ein Denkmal geworden. Ja. Ich bin ja bei der Religionsgemeinschaft Communio, eine bekannte Theologenzeitschrift in der ganzen Welt verbreitet. Da ist zum Beispiel Kardinal Kasper drin, da haben wir Kardinal Lehmann, da sind andere mit von der Partie. Da habe ich den Papst natürlich auch kennengelernt, weil der Mitherausgeber war, noch als Ratzinger, bevor er Papst wurde. Ich habe ihn zum Beispiel als Beichtvater gehabt, eine Weile in Regensburg, ganz kurz nur. Da war er Professor der Theologie. Wir haben uns jedenfalls, das waren vielleicht zwei Begegnungen, da habe ich auch bei ihm gebeichtet, das kann man ruhig sagen. Und ich kannte ihn gut. Und ich kann nur sagen, ich war zum Beispiel mal mit der Religionsgemeinschaft, es war ein Kreis von etwa 20 Personen in Rom im Vatikan vor etlichen Jahren, als Benedikt noch Papst war. Und da sagte er zu mir, Herr Cox, Sie brauchen sich doch nicht vorzustellen. Sie sind doch mein alter Bekannter, hat er wörtlich gesagt. Also Freund in dem Sinne ist halt übertrieben, aber Bekannte, gut Bekannte war ich immer mit ihm. Ja, und ich mag ihn heute noch. Und ich muss sagen, ich schätze ihn als Theologen, auch als Papst, sehr hoch. Ich bin auf meine persönliche Weise eben geführt worden, in Anführungsstrichen geführt. Und das heißt, ich kann dieser Führung eigentlich nur ein Wort geben. Das heißt, Gott, das aber auch in der Person Jesu Christi in die Geschichte eingetreten ist. Das ist ein Glaube an Gott, der auch an die Kirche gebunden ist, und in dem Fall an die römisch-katholische Kirche. Für mich bedeutet das, alles, was uns widerfährt und auf uns zukommt, ist Gnade, und auch die Angst ist nichts als eine begnadete Angst. Für 7 Jahre Bölls Sekretär. Der Mitte Januar im Alter von 90 Jahren verstorbene Schriftsteller und Publizist Erich Kock. Eine Sendung in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Ingo Zander. Am kommenden Sonntag, dem Ostersonntag, wieder Erlebte Geschichten, dann mit einem der Gründerväter der deutschen Ostermarschbewegung, Konrad Tempel. Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.